Die Vorbereitungskomitees für die Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il wurden am 30. Januar in der Partei für Frieden und Einheit Russlands und der russischen Soziologie Studiengesellschaft gebildet. Die Vorbereitungskomitees beschlossen, zum Tag des leuchtenden Sterns verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung des heiligen revolutionären Lebens und der unvergänglichen Verdienste von Kim Jong-il zu organisieren. Es wurde jüngst in Prag auch das tschechische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag des leuchtenden Sterns gebildet.